Erster, ich stelle euch unsere Schwester Phoebe vor. Sie hilft der Gemeinde in Kenchreae. Zweiter, nehmt sie gut auf. Helft ihr bei allem, was sie braucht. Sie hat vielen Menschen geholfen, auch mir. Dritter, grüßt Priska und Aquila. Sie sind meine Mitarbeiter für Jesus Christus. Vierter, sie haben ihr Leben für mich riskiert. Nicht nur ich danke ihnen. Auch alle Gemeinden der Nichtjuden danken ihnen. Fünfter, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen lieben Epänetus. Er war der erste Mensch in Asien, der an Christus glaubte. Sechster, grüßt Maria. Sie hat viel für euch gearbeitet. Siebter, grüßt Andronikus und Junias. Sie sind meine Verwandten und waren mit mir im Gefängnis. Sie sind bekannte Apostel. Sie waren schon vor mir Christen. Achter, grüßt meinen lieben Freund Ampliatus im Herrn. Neunter, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter für Christus. Grüßt meinen lieben Stachis. Zehnter, grüßt Apelles, der Christus treu ist. Grüßt die Leute aus dem Haus von Aristobulus. Elfter, grüßt meinen Verwandten Herodion. Grüßt die Christen aus dem Haus von Narcissus. Zwölfter, grüßt Tryphäna und Tryphosa. Sie arbeiten hart für den Herrn. Dreizehnter, grüßt Rufus, der vom Herrn erwählt ist. Grüßt auch seine Mutter, die wie eine Mutter für mich ist. Vierzehnter, grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas und Hermas. Grüßt auch die Brüder, die bei ihnen sind. Fünfzehnter, grüßt Philologus und Julia. Grüßt Nereus und seine Schwester. Grüßt Olympas und alle Christen, die bei ihnen sind. Sechzehnter, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Alle Gemeinden von Christus grüßen euch. Siebzehnter, meine Brüder, ich bitte euch, passt auf Leute auf. Sie machen Streit und Probleme gegen das, was ihr gelernt habt. Haltet euch von ihnen fern. Achtzehnter, diese Leute dienen nicht Christus. Sie dienen nur sich selbst. Mit schönen Worten täuschen sie Menschen, die nichts Böses denken. Neunzehnter, alle wissen, dass ihr gehorsam seid. Ich freue mich sehr über euch. Ich möchte, dass ihr klug seid im Guten. Aber seid einfach und macht nicht mit beim Bösen. Zwanzigster, der Gott des Friedens wird den Satan bald besiegen. Er wird ihn unter eure Füße treten. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. 21. Timotheus grüßt euch, mein Mitarbeiter. Auch Lucius, Jason und Sosipatros grüßen euch. Sie sind meine Verwandten. 22. Ich, Tertius, schreibe diesen Brief. Ich grüße euch im Herrn. 23. Gaius grüßt euch. Er ist mein Gastgeber und auch der Gastgeber für die ganze Gemeinde. Erastus, der Verwalter der Stadt, grüßt euch. Bruder Quartus grüßt euch auch. 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 25. Gott kann euch stark machen. Das geschieht durch meine gute Nachricht und die Botschaft von Jesus Christus. Es ist ein Geheimnis, das lange Zeit verborgen war. 26. Jetzt ist dieses Geheimnis bekannt. Es wurde durch die Schriften der Propheten bekannt gemacht. Der ewige Gott wollte es so. Alle Völker sollen glauben und gehorchen. 27. Gott ist allein weise. Durch Jesus Christus gehört ihm die Ehre für immer. Amen.